Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Auf geht's zur Wiesn! Festzelte, Blasmusik, jede Menge Bier. Das Münchner Oktoberfest gehört nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den größten Volksfesten der Welt. Rund 6 Millionen Besucher kommen Jahr für Jahr zur Theresienwiese, auf der das Fest seit 1810 stattfindet. Umgeben von den bunten Zelten der Brauereien und dem Trubel der Fahrgeschäfte übersieht man leicht, welche Anstrengungen nötig sind, um eine rundum gelungene Zerstreuung zu bieten. Wir laden Sie zu einem Bummel über die Wiesen ein. Wer über das Oktoberfest geht, spürt auf Schritt und Tritt die Tradition. Zum Beispiel bei den Schaustellern, von denen nicht wenige historische Attraktionen mit hohem Schauwert betreiben. Pitts Todeswand zum Beispiel, ein großer Holzzylinder, wird auf der Innenseite mit Motorrädern aus den 1930er Jahren befahren. Hier kann einem bereits beim Zusehen schwindelig werden. Besser, man hält sich an etwas fest. An einer Maß Bier zum Beispiel. Um das gleich zu klären. Eine Maß ist immer weiblich. Also die Maß. Und das A wird sehr kurz und knapp ausgesprochen, so ähnlich wie in Fass, was ja auch wirklich nahe liegt. Doch bevor wir zum Biertrinken kommen, hier erst rasch ein Blick auf die Geschichte des Oktoberfests. Von der Hochzeit zur Wiesn. Das erste Oktoberfest fand am 17. Oktober 1810 statt. Gefeiert wurde die Hochzeit von Kronprinz Ludwig, dem späteren König von Bayern, und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, die dem 42 Hektar großen Gelände dann prompt ihren Namen gab. Dem Anlass entsprechend ging es hoch her, fast so hoch wie heute, und von daher wundert sich niemand, wenn von der Bezeichnung Theresienwiese der lässige Begriff Wiesen abgeleitet wurde, der sich als fester Begriff für das Oktoberfest eingebürgert hat. Anfangs gab es allerdings noch keine Festzelte, sondern ein großes Pferderennen. Doch nach und nach kamen Kletterbäume und Losbuden hinzu, und als das erste Karussell eröffnet wurde, sah die Wiesn schon beinahe so aus wie heute. Geld verdient wurde natürlich auch schon, und das gar nicht mal knapp. Aber das Vergnügen für die ganze Familie überwog. Das war vor allem den zahlreichen Schaustellern und ihren Buden zu verdanken. Gelegentlich musste das Fest auch einmal ausfallen, aber nicht wegen schlechten Wetters. Um dies zu verhindern, war die Wiesn einfach ein paar Tage vorverlegt worden, so dass sie nur noch knapp in den Oktober hineinragte. Und das ist übrigens noch heute so. Wieder eine hübsche Tradition, von der sich keiner lossagen mag. Von Brauereien, Bierfässern und Blasmusik. Doch wie geht so ein Oktoberfest vor sich? Natürlich gibt es auch hier ein wohlgepflegtes Ritual. Offizieller Auftakt ist der Wieseneinzug der Festwirte, Schausteller und Brauereien, der noch aus der Zeit stammt, als die Theresienwiese vor den Toren der Stadt lag. Mit historisch geschmückten Pferdegespannen wird das Bier der verschiedenen Brauereien symbolisch auf das Gelände gebracht. Die Wirte und Schausteller sind in Kutschen dabei. Angeführt wird der Umzug stets vom amtierenden Münchner Oberbürgermeister und dem Münchner Kindl hoch zu Ross, das auf seine Weise sicher auch einen Blickfang darstellt. Punkt 12 sticht dann der Oberbürgermeister in einem der Zelte das erste Bierfass an und ruft laut: O zapft is! Diese Sitte gibt es erst seit 1950. Damals brauchte der Amtsinhaber übrigens satte 19 Schläge. Rekordhalter hingegen ist der derzeitige OB Christian Ude, der schon zweimal mit nur 2 Schlägen ausgekommen ist. Vielleicht zielt er besser? Wie auch immer, die Anzahl der Schläge ist stets ein vielbeachteter Anlass für sportliche Wetten und man kann sicher sein, dass das halbe Festzelt mitzählt. So ist das, wenn die Wiesn beginnt. Die Wiesn heute. Maß aller Dinge. Bummelt man über die Wiesn, dann mag man kaum glauben, dass das Fest eine Stadt für sich ist. Mit einer Wiesnpolizei, die über eine spezielle Rufnummer erreicht werden kann, und einer eigenen Sanitätsstation. Es gibt sogar ein Wiesnpostamt. Zusätzliche Sendemasten sorgen dafür, dass die Kommunikation via Mobiltelefon gewährleistet ist, sodass niemand im Gewusel verloren geht. Allerdings ist es zum Telefonieren neben der Kapelle mit Sicherheit zu laut. Und wenn dann noch der jährliche Wiesenhit ertönt, bleibt das Handy ohnehin besser in der Hosentasche. Apropos, als heißer Tipp wird 2009 Jungle Drum von Emiliana Torini gehandelt. Wenn dieser Song nicht ertönt, mühen sich die Kapellen und Bands. Mit der bayerischen Zählweise kann man sich im Bierzelt ebenfalls vertraut machen. Zumindest bis zur Zahl 3. Denn so weit reicht das allseits bekannte Kommando, das regelmäßig von der Band ans feierwillige Volk ergeht. Eins, zwei, drei, Xufa! Heißt es da. Eins, zwei, drei, getrunken. Technische Unfälle kommen auf der Wiesn übrigens nur selten vor. Ein Stromausfall vor einigen Jahren blieb beinahe folgenlos, da er an einem Vormittag stattfand. Da brauchten also keine Lichter auszugehen, nur ein paar Brathändel hatten Probleme, in die erwünschte knusprige Form zu kommen. Ein paar Zahlen sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. In den 92 Gastronomiebetrieben finden 100.000 Trinker und Trinkerinnen Platz. Die größte Festhalle bietet das Hofbräuzelt mit 10.000 Sitzplätzen. Da wird's dann richtig kuschelig. Wer's gemütlich mag, geht ins Café Schiebel, wo Platz für gerade einmal 60 Personen ist. Das Fundbüro hortete im Jahr 2008 unter anderem 680 Ausweise und Kreditkarten, 265 Brillen, ein Superman-Kostüm und eine Aluleiter. Erstaunliche 43 Kilometer Kabel versorgen das Gelände mit Energie. Jährlich arbeiten rund 12.000 Personen auf der Wiesn und durchschnittlich werden jedes Jahr rund 6 Millionen Liter Bier und 500.000 Brathändel verkauft. Aber um nun endlich zu dem Thema zu kommen, weswegen wir überhaupt hier auf der Wiesn sind. Eine Maß Bier umfasst exakt einen Liter und kostet 2009 zwischen 8,10 Euro und 8,60 Euro. Bei diesen Preisen wird natürlich genau hingeschaut. Ein mitgliederstarker Verein gegen betrügerisches Einschenken e.V. kontrolliert regelmäßig, ob diese Marke auch eingehalten wird. Ausgeschenkt werden darf übrigens nur Bier bestimmter Münchner Traditionsbrauereien, die mitunter schon seit Jahrzehnten dabei sind. Dem Anlass entsprechend wird ein spezielles Bier, das sogenannte Wiesenmärzen, mit einem Alkoholgehalt von etwa 6-7% eingeschenkt. Das schmeckt vor Ort natürlich besonders lecker und entsprechend viele Maßkrüge hat das Personal zu stemmen. 10-12 dürfen es pro Rundgang schon sein. Die ziehen ganz schön in den Armen und wer zu Hause privat einmal weiterstemmen will, kann sich mit entsprechenden Sammlerkrügen versorgen. Wer sich nach mehreren Litern Flüssigkeit dann mal erleichtern muss, kann dies auf knapp 1000 Sitzplätzen und fast 900 Metern Stehplätzen tun. Die Wiesn war ein Familienfest, ist es und soll es bleiben. Eine Reihe von Initiativen kümmert sich rührend darum und hat zum Beispiel verfügt, dass bis 18 Uhr nur traditionelle Blasmusik bei einem reduzierten Lautstärkepegel gespielt werden darf. So soll das Oktoberfest für alle interessant bleiben. Weshalb auch 2010 anlässlich des dann 200. Jahrestags der Wiesn mit einem begeisterten Aufschrei zu rechnen ist, wenn es wieder heißt: O zapft is! Bilder vom Oktoberfest finden Sie unter wissen.de/Oktoberfest. Tierisch gut Südafrika. Großartige Nationalparks, pulsierende Städte, spektakuläre Strände an zwei Ozeanen und ein einzigartiges Potpourri der Kulturen. Möchten Sie nach Südafrika reisen? Dann bewerben Sie sich jetzt als Scout bei wissen.de. Unter wissen.de/Südafrika finden Sie alle Infos. Die Regenbogennation Südafrika liegt eben nicht nur zur Fußball-WM 2010 als Reiseziel voll im Trend. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.